Gut, dann kam die große Mitteilung, ihr seid jetzt übrigens verboten, da kam es zum richtigen Verbot, wenn ich mich recht erinnere. Und dann sollte eine Demonstration von denen dagegen sein. Und ich habe in der damaligen WUF, sagt er, kann man ja nicht einfach zulassen und so weiter, und habe ein Flugblatt schon verfasst gehabt, allerdings, wie die Genossen mit diesem Recht gesagt haben, wesentlich jetzt den Staat als Feind ansehen. Als Kapital kam nicht vor, weil halt einfach der Angriff vom Staat her kam. Und wie wir das schon gedruckt haben, auf einmal kommt eine Genossin und sagt, und dann kamen zwei Argumentströme. Einmal, unsere jungen Genossen sind vielleicht nicht fähig, bei so einer entsetzlichen Demo mitzumachen. Wir vom KPW gelten allgemein als Menschenfresser, aber tatsächlich waren wir damals noch mimosahaft denkst. Die könnten da in dem Gewühle sozusagen untergehen und einen Job fürs Leben kriegen. Und B, ja, meine ganze Argumentation in dem Flugblatt Fritz, muss ich schon sagen, ist doch rein antietatistisch. Dann habe ich gesagt, naja, wir Lehrer und andere Beamte haben halt meistens kein anderer Feind als der Staat. Das Proletariat ist schon recht, aber wir können jetzt halt nochmal an der Ecke anpacken. Und jedenfalls ist es dann per Gruppenbeschluss verboten worden, also mein Flugblatt zurückgezogen. Und das war im Rückblick, war das eines der größten Versagen. Weil man damit nämlich gleich am Anfang, bevor es ein KPW überhaupt gab, die potenzielle Einheit aller Linken und aller Verfolgten und Unterdrückten, die es in der Studentenbewegung so virtuell schon gegeben hatte, glatt abgestritten hat und eben das gesagt hat, also Linksgruppe, davon Marcuse, diese Randgruppentheorie, ganz falsch. Und Psyche, wisst ihr, das ist eine bürgerliche Wissenschaft. Es gab, ich habe es glaube schon mal gezeigt hier, ein Büchlein von einem sehr vernünftigen Mann, der lebt jetzt noch und ist ja wieder ganz normal, namens Franz Dieck, Psychologie, eine bürgerliche Wissenschaft. Und das wurde richtig propagiert, während rechts und links tatsächlich gerade am Ende der Studentenbewegung in diesem Verlorenheitsgefühl, und jetzt ist alles verloren, rechts und links die Leute teils in Selbstmord, teils in wahnsinnige psychisch bedingte Krankheiten, teils in Suff, abgesunken sind, wo man jetzt ja nicht anders sagen kann, als das ein psychisches Element ist. Ein ganz unwürdiger Schüler von mir heißt Gerd Langgut. Der war auch in Wertheim, ich konnte ihn leider nicht rechtzeitig zersetzen. Der darf manchmal jetzt noch durchs Fernsehen geistern und einen Parteienforscher machen. Nur als Beispiel, der hat 71 schmatzend ein kleines Büchlein geschrieben, Protestbewegung am Ende. Und da hat er nicht ganz Unrecht gehabt, weil subjektiv ist man eben entweder in die Parteien geflohen und hat gesagt, da haben wir das Gerücht, was uns aufrecht hält, oder man hat die Subjektivität eben im Begriff der Krankheit allein zur Waffe gemacht. Und wie gesagt, der große Fehler war, dass man einfach zu schnell gesagt hat, das Proletariat sind die eigentlich Unterdrückten und Ausgebeuteten, alle anderen Formen von Unterdrückung, was Marx und alle anderen ja zugegeben haben, dass es da noch viele Formen gibt, haben wir sozusagen aus dem Bewusstseinsfeld abgeschnitten. Und das war, wie gesagt, der Fehler, der heute noch dazu führt, dass auf der einen Seite inzwischen die psychische Verarbeitung von den Leuten, die schon tot sind und nochmal totgeschlagen werden, vorherrscht, also Köhnen zum Beispiel als einer der Prototypen, die inzwischen nachträglich die Psychoanalyse von den ganzen Rafflern machen. Oder die unselige Tochter Bettina Röhl, die ihre arme Mama immer noch mit dem Tumor verfolgt, der angeblich erst die Artikel geschrieben hat und später geschossen. Also diese Art von Psychologie rausreißen aus der Tatsache, dass A, objektive Verhältnisse gibt und B, die subjektive Verarbeitung der Sache, was man schlicht Psyche nennt, das hat damals angefangen und war zweifellos und nicht mehr leicht gut zu machen für Fehler. Du weißt, du hast das jetzt schon ganz richtig gesagt, Psychologie charakterisiert als bürgerliche Wissenschaft, da würde sogar die SPK nach ihren eigenen Aussagen auch teilweise das auch noch so sehen. Der Unterschied, ja. Weil sie auch sagt, das ist richtig, weil die bürgerliche Psychologie verlagert alle Widersprüche ins Individuum. Ja, und SPK hat ja durchaus versucht zu begreifen, dass die Widersprüche, die im Individuum sich treffen oder als Krankheit sich dann äußern, durchaus gesellschaftlicher Natur sind. Das ist ja das Richtige dran. Richtig. Nur im Grunde haben sie dann trotzdem die Schnur nur an einem Ende zu fassen gekriegt. Also am Schluss hat es beim SPK wirklich in meinem Ausdruckswille und Leidensausdruck endet. die einen oder anderen werden noch wissen, dass die am Schluss mit Ausweisen rumgerannt sind, wo sie Bilder von Bader und Meinhof eingeklebt haben und nur noch schrien, Bader, das sind unsere Kader. Natürlich wäre es rein technisch schon bei jeder konspirativen Tätigkeit besonders kontraproduktiv, denn auch so ein Ausweis vorzuzeigen als erstes. Es war das reine verzweifelte Ausdrucksverlangen. Und vielleicht noch ein Rückblick, der Huber ist ja dann im Hohen Aschberg eingesperrt gewesen, glaube ich, also zu schwer, wegen allem beschuldigt. Und ich habe auch einen Freund, der ist Oberstaatsanwalt geworden. Und da sein Vater Widerstandskämpfer war, hat man immer eingesetzt bei politischen Verfahren, weil man gesagt hat, da können Sie jetzt ja nicht sagen, das ist Nazi. Und der hat mir mit Zeichen des Entsetzens, obwohl er selber ein halber Anarchist war in der Schule, gesagt, und weißt du Fritz, für so Leute trittst du ein, dieser Huber, der wäscht seine Kaffeetasse nicht. So viel Satz ist da drinnen. Also wirklich genau diese idiotische bürgerliche Reinheitsvorstellung, wie denn das jetzt das Schlimmste wäre. Das ist ja schließlich jedermann ins Beliebe gestellt, wie oft er seine Kaffeetasse legt und deswegen saß er auch nicht im Nasch. Aber das hat mein unzähliger Freund mir als Hauptteil vorgeworfen und nur zu zeichnen, was für entsetzliche Abwehrmechanismen da ausgelöst wurden, in ursprünglich jedenfalls nicht besonders zerstörten Leuten. So, jetzt höre ich aber wieder. Nee, das war sehr gut. Genau. Also nur praktisch als Rückblick, wie das dann als psychisch verarbeitet wurde von Leuten, die sich für besonders normal gehalten haben. Der Wolfgang Huber wurde als ein Staatsfeind Nummer 1. Ja, ja, das war ein. Dem wurden also alle Epitheta angehängt, von anarchistisch bis gewalttätig. Und das auch in einem Stadium der Auseinandersetzung, um das noch dazu zu tragen, wo überhaupt noch gar nichts passiert war, außer dass ein bestimmtes Kollektiv von Leuten sich versucht hat, anti-institutionell real zu tätigen. Macht haben die eigentlich nichts, als nein, dass sie eben Räume besetzt haben, um in ihrer Kollektivpraxis fortzufahren. Das war das Eigentliche und alles andere ist dann eben juristisch draufgetürmt worden, Billigung einer Straftat, zum Beispiel das mit dem Ausweisvorzeige war sofort Billigung einer Straftat, weil wie man es halt macht. Also es war wirklich die offene Vernichtungserklärung von der damaligen baden-württembergischen Landesregierung.